Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 36, 2014. Ich glaube, die Folge wird hier heute ziemlich kurz, ja, weil also die meisten ausgiebigen Themen, also man merkt noch übrigens das Sommerloch, ja, ist immer noch vorhanden, ja. Die Themen sind mittlerweile wieder auf ein schlimmes Niveau gefallen, ja. Entsprechend ist natürlich schwierig, was rauszufinden. Außer den üblichen Nachrichten, die man eben jetzt hört, die nur so am Rande reinpassen würden. Aber die sind so schlimm, also die Medien mittlerweile sind bei uns so unglaubwürdig und also das ist unfassbar. Ich bin richtig entsetzt, dass Massenmedien im Jahr 2014 noch so einen Mumpitz verbreiten, sich als Sprachrohr für reinste politische Propaganda missbrauchen lassen. Entweder sind die Journalisten heutzutage zu dumm, das zu erkennen, oder steckt da vielleicht was anderes dahinter. Ja. Aber deswegen greife ich solche Themen auch jetzt nicht mehr auf. Ja. Ist mir auch zu dumm. Ich habe meine Meinung da über die Weltpolitik schon ausgiebig geäußert. Da hat sich auch nichts geändert an der Meinung. Stattdessen gilt es ja hier Tech und Web, ja, anzusprechen, ja, und die Medien, okay, wie gesagt, da habe ich mich schon ausgiebig darüber geäußert. Uber beispielsweise, ja, das ist etwas, was mir ins Auge gefallen ist die Woche, wo sich da ganz interessante Fragen stellen. Ja, zunächst mal, Uber ist ja so, naja, ich sag mal ganz einfach, ein Anbieter, der Taxifahrten vermittelt. Ja, das mag nicht ganz so korrekt sein, aber im Groben und Ganzen, ja. Hauptsächlich über so eine App, ja, die Uber-App. Und die stößt in den USA, wo der Dienst gestartet ist, auf Kritik, und bei uns in Deutschland ist ja Uber auch an den Start gegangen und das wohl gar nicht so, nicht ganz so schlecht. Ja, also der Erfolg war offenbar vorhanden, zumindest mal am Anfang. Ja. Und deswegen haben sich auch die Gerichte in Deutschland damit beschäftigt. Ja. Da wurde nämlich geklagt von Taxiunternehmen, wenn ich das richtig weiß, von anderen Taxiunternehmen, dass eben hier dieser Dienst irgendwie illegal wäre. Ja, und das Gericht entspricht diesem auch und macht klar, dass bei Verstoß, also bei weiterem Betrieb dieser Uber-Plattform in Deutschland pro Fahrt bis zu 250.000 Euro Strafe anfallen. Plus möglicherweise sogar eine Gefängnisstrafe für die Betreiber, wenn die natürlich greifbar sind. Uber will aber hier nicht so klein beigeben und hat auch schon angekündigt, dass sie trotzdem weitermachen werden und auch, dass sie diese Entscheidung natürlich anfechten werden. Ja. Mit dem trotzdem weitermachen, da weiß ich nicht so genau, was da gemeint ist. Ja, also ich meine, die werden ja Installateurrecht sein und das, was per Gericht verboten wird, als Firma einfach doch weitermachen. Das käme dann nämlich wirklich hier einem absichtlichen Verstoß gegen ein Gerichtsurteil gleich, und das wäre nicht mehr so so ein kleines Delikt, ja, das muss man ganz klar sagen. Also auf jeden Fall, was weiterhin bestehen bleibt, ist der Premium-Service Uber Black, nennt er sich, glaube ich. Da werden dann zum Beispiel, ja, große Fahrzeuge, große Schlitten, ja, gegen teures Geld, ja, vermietet. Das darf offenbar sein. Nur die normalen Taxifahrten im unteren Preissegment, das ist jetzt eben untersagt worden. Gut, was mich jetzt interessiert oder stutzig macht, ist, auf welcher Grundlage, auf welcher Basis wurde das dann überhaupt verboten? Ja? Und da hieß es eben, dass Uber deswegen illegal sei, weil es eben keine entsprechenden Erlaubnisse hat, ja, keine Genehmigungen, und auch keine Versicherung deswegen. Ja. Taxi Deutschland ist da wohl anders ausgestattet, ja. Aber da kommt einem doch schon so ein paar schlechte Filme in Erinnerung, wo die Taxiunternehmen da, ja, versuchen, angehende Konkurrenten mit den Ellenbogen rauszudrängen, ja. Und so richtig so eine verschworene Gemeinschaft, wo man dann auch bestimmte Sachen braucht, die kaum machbar sind, ja, damit es eben unmöglich ist für Konkurrenz, wie zum Beispiel eben so Startups wie Uber, hier reinzukommen in den Markt. Ja. Da müsste sich eigentlich auch nochmal meiner Meinung nach das Kartellamt damit beschäftigen, beziehungsweise das Kartellamt ist wahrscheinlich nicht die richtige Ansprechstelle dafür, aber vielleicht der Verbraucherschutz. Ja. Denn es ist im Jahr 2014 eigentlich nicht mehr ganz so nachzuvollziehen, wieso hier so eine Art Taximonopol wohl irgendwie durch Gesetze sogar noch geschützt wird. Also die Frage ist, warum ist Uber verboten? Die Begründung des Gerichts ist nicht ganz so optimal, nicht ganz zufriedenstellend, würde ich sagen. Deswegen auch richtig, dass Uber weiter klagt. Ich selbst bin Uber gegenüber trotzdem skeptisch eingestellt, weil ich eigentlich hier durchaus Probleme sehe bei der Vermittlung über eine solche App mit der Seriosität der ankommenden Fahrer. Ja. Im Prinzip kann sich da jeder anmelden, ja, und tja, wenn man so mal ganz übel denkt, dann könnten das auch ja, Leute sein, die eben Schindluder damit treiben wollen, ja. Verbrecher, vielleicht sogar Stalker oder sonst irgendwas, ja. Da fällt mir einiges ein. Also ich denke, da wäre sicherlich eher der Diskussionsbedarf als jetzt hier bei diesen Genehmigungen und Versicherungen. Das hört sich doch sehr stark an nach mein Wirtschaftszweig. Da kommt ihr nicht rein. Gut, TwitPic, ja, ist auch noch ein Aufreger gewesen die Woche. Und zwar, TwitPic stellt den Dienst ein am 25. September diesen Jahres. Offenbar wegen Namensstreitigkeiten mit Twitter. Ja. Ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt letztendlich da der ausschlaggebende Grund war. Es gibt ja sowieso einige Probleme. Erstmal ist TwitPic, das übrigens 6 Jahre schon existiert, ist natürlich irgendwie schon obsolet geworden, dadurch, dass Twitter ja auf der Originaloberfläche sowas wie TweetPic ja jetzt integriert hat. Und natürlich ist das integrierte System dann durchaus nochmal ja, besser zu nutzen. Das heißt, die Leute, die TweetPic statt Twitter normal nutzen, waren sicherlich auch rückläufig. Ja? Wobei ich habe da keine Zahlen vorliegen, wäre aber nur logisch. Ja. Nun, jetzt die Namensstreitigkeiten, okay, gut, man weiß ja, Twitter ist da schon in letzter Zeit negativ aufgefallen mit solchen ja, Vorgaben oder Haken, die gegenüber anderen Firmen gemacht werden. Aber ob TwitPic jetzt unbedingt in den Namensschutz von Twitter fällt, das ist doch sehr fraglich. Ich glaube, da hätte TweetPic vor Gericht gute Chancen. Vielleicht wollen sie einfach nicht hier den großen Krach anfangen, ja, mit Twitter. Aber ich bin zuversichtlich, also ich bin eigentlich der Meinung, dass das nicht der Hauptgrund war. Zum Beispiel TwitTV, ja, der berühmte Podcast mit Lila Porte, beziehungsweise Podcast-Plattform ist das ja, die haben ja sehr viele verschiedene Podcasts, ja, aber die Hauptplattform heißt halt Twit, ja. Und Twit.tv, da muss ich schon sagen, da wäre doch Twitter dann auch vielleicht nicht ganz so begeistert von dieser Twit-Plattform. Ja. Nun, wie auch immer, Schade um TweetPic. Ja, die Sachen, die Bilder, die man auf TweetPic hochgeladen hat, die sollen auch noch herunterladbar sein. Ich habe geguckt, noch geht's nicht. Hab gestern geguckt, noch hat's da nicht funktioniert. Aber in den nächsten Tagen soll eben ein Export-Feature integriert werden und freigeschaltet werden, so dass jeder seine Bilder herunterladen kann, damit da nichts verloren geht. Das ist auch gut so. Ich habe nämlich mal geguckt. Ich habe so in den Anfangszeiten tatsächlich auch mal hin und wieder ein Bild über TweetPic hier eingestellt. Interessant, ne? Nun ja, okay. Also TweetPic, eine kleine Ära geht damit zu Ende und finde es auch wieder sehr, sehr schade, dass solche Anbieter dann einfach aus dem Geschäft gedrängt werden, die eine Funktion quasi einer Plattform gegeben haben, noch lange bevor die Plattform selbst imstande war, ja, sowas zu integrieren. Ja, die iCloud von Apple, die ist in der letzten Woche ja ganz böse in die Schlagzeilen geraten wegen dem Leak von Nacktbildern von Promis. Da möchte ich nicht weiter drauf eingehen, ja, sondern mehr auf die Sicherheit von der iCloud. Apple behauptet ja nach einer Analyse, wer hätte anderes vermutet, die iCloud ist sicher. Nach Berichten zum Beispiel von Christina Warren kann ich das so aber so nicht sagen. Im Gegenteil, ja, sondern sie ist per se unsicher. Was nämlich diese Journalistin oder Bloggerin, ich weiß nicht, bei Mashable hier herausgefunden hat oder gemacht hat, sie hat sich einen Account angelegt und hat dann versucht, ihren eigenen Account zu hacken. Und das hat sie geschafft. Es gibt nämlich Software, die kostet zwischen 80 und 400 Dollar, je nach Version. Ja. Und damit kann man mehr oder minder einfach die iCloud hacken. Bei der Version von 400 Dollar ist es möglich, fast jede iCloud zu hacken. Das ist äußerst, äußerst beunruhigend und damit kann man natürlich von einer Sicherheit der iCloud überhaupt nicht mehr sprechen. Und es nützt auch nichts, wenn man hier jetzt den Anbieter dieser Software, keine Ahnung, wer das ist, jetzt irgendwie hier belangt und die Software verbietet, dürfte sowieso verboten sein, ja. Aber das bringt ja gar nichts, weil im Prinzip das, was die Software kann, ja, das kann wohl auch jeder bessere Hacker manuell machen. Ja, vielleicht sogar jeder Standard-Hacker. Und vor allem auch die Geheimdienste natürlich. Ja, und somit ist natürlich die Sicherheit von der iCloud im Moment absolut nicht gewährleistet. Ich denke zwar, dass Apple früher oder später reagieren wird, wobei bei Apple eher später als früher. Und zwar geht es ja auch um das Backup hauptsächlich, ja, diese Backup-Funktion. Da müsste Apple eigentlich nur eins machen. Das Backup müsste verschlüsselt werden mit dem Kennwort des Benutzers, dann wäre schon mal die iCloud um einiges sicherer. Ja. Aber wie gesagt, da hakt's noch. Ja. Der Bericht ist sehr interessant und auch sehr umfangreich. Wer also damit da durchlesen will, dann das sei das empfohlen. Ich habe den Artikel natürlich verlinkt und auch hier eine Überschrift eines Absatzes hier. Für 400 Dollar könnte ich von jedem in meinem Büro die iCloud-Daten stehlen. Für 400 Dollar. Und für manche Leute sind die 400 Dollar für das ein Posten, wo die überhaupt nicht drüber nachdenken. Ja. Also wenn man jemand an seine Daten ran will, ja, dann gibt man 400 Dollar wohl doch aus, ja, wenn man das unbedingt möchte. Also ich finde es unglaublich und eigentlich müsste hier diese Backup-Funktion erstmal abgeschaltet werden, bevor überhaupt das nochmal oder bevor es nicht repariert wurde, diese Sicherheitslücke. Wer sowas hätte Google gemacht, dann wäre hier aber Teufel los gewesen. Ja, dann eine Sache zu politisch korrekten Spielen. Es gab auch hier eine Sexismusdebatte, ja, die stattgefunden hat letzte Woche. Für mich vollkommen, also vollkommener Blödsinn. Ja. Erstmal nicht real. Ja. Zweitens Videospiele. Videospiele basieren meistens auf Klischees, Übertreibungen, ja, und eben auch nicht reellen, sinnlosen Aspekten. Sonst wäre das Spiel dermaßen langweilig, dass man es nicht machen kann oder nicht machen will. Ja, man sagt zwar immer, ja, die Realität ist wichtig, ja, oh, das ist ja wie in echt, ja, aber damit meint man nicht, dass es tatsächlich so ist wie in echt. Das sieht vielleicht so aus wie in echt oder die Physik verhält sich so wie in der Realität. Aber wenn es so genauso wäre wie die Realität, ja, dann wäre das aber äußerst schlecht. Ja, äußerst schlecht. Man stelle sich ein GTA vor, ja, das künftig politisch korrekt stattfindet. Ja. Also das wäre einfach unvorstellbar. Ja. Ja, nicht bei Rot über die Ampel fahren. Vielleicht noch arbeiten gehen, damit man Auto kauft, ja, statt einfach klaut. Ja, dann müsste es vielleicht Grand Theft statt Grand Theft Auto, ja, müsste das vielleicht dann Grand Work for Your Car heißen oder so, ja. oder einfach nur langweiliges Mistspiel, ja. Aber auf jeden Fall, das wäre einfach nicht möglich. Und ich denke, die Debatte ist vollkommen hirnrissig. So eine Debatte gab es ja auch schon mal in der Vergangenheit. Momentan ist die Debatte immer das, oder sehe ich öfters, dass eben männliche Protagonisten arme weibliche Charaktere retten müssen, ja, oder diese eben abwertend behandeln in den Videospielen der Story, ja. Hier ist zum Beispiel in dem Artikel auf Heise zum Beispiel angeführt, als Duke Nukem muss man der Stripperin 3D, also Geldscheine in die Hand geben, ja, und da hat es eigentlich kaum jemand interessiert. Und also das schwache Geschlecht in Anführungszeichen, was ja auch schon wieder diese Aussage ist ja eigentlich auch schon wieder eine Diskriminierung, ja. Deswegen komme ich gleich noch dazu, hier abwertend darstellt. Ja, ohne, man vergisst hier aber, dass hier in diesen Spielen alles abwertend dargestellt wird, prinzipiell, oder alles gleich dargestellt wird, ja, ist doch sinnlos, hier was zu etablieren, was in der Realität zwar richtig und wichtig ist, ja, aber dann das Spiel kaputt macht. Das ist doch vollkommener Blödsinn, ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wer jammert, und ehrlich gesagt, es sind oft weniger die Frauen, die jammern darüber, als momentan hier so selbst hochgeschwungene Rächer der Gesellschaft. Ja. Also das sieht man immer wieder, ja, weil es ist ja einfach so, man schießt hier über das Ziel hinaus mit dieser ganzen Diskussion. Und man schadet damit eigentlich den Frauen sogar mehr, als man ihnen gut tut. Denn im Prinzip ist man dann nicht mehr in der Lage, die Geschlechter gleich zu behandeln, sondern es müssen Ausnahmen gemacht werden, quasi gezwungenermaßen werden Ausnahmen gemacht, ja, damit eben hier die Moralapostel zufriedengestellt sind. Das hat überhaupt gar keine Aussagekraft und es hat auch ist auch beschämend, finde ich, weil damit wird eigentlich erst die Rolle des schwachen Geschlechtes wieder hervorgerufen. Ja? Denn wer als Frau heutzutage selbstbewusst auftritt und hier auch, sag ich mal, seine Komplexe abgelegt hat, so wie es eigentlich auch sein soll, ja, und hier mit, sag ich mal, ohne den Hintergrund, ich könnte ja schlechter behandelt werden, durch die Welt geht, ja, selbstbewusst und so weiter, wie man eben sich eine moderne, gleichberechtigte Frau heute vorstellt, ja, und zwar auch die Frauen, hoffentlich so vorstellen, wer das über Bord wirft, der wirft auch die Gleichberechtigung um Jahre zurück. Und das kann man eigentlich nicht gutheißen. Ja, so, also, zu dem Thema. Amazon Fire TV ist in Deutschland gestartet. Ich möchte es hier in der Rios-Wochensicht nochmal erwähnen. Es gibt jetzt gleich im Uncast darüber in den Themen noch einiges zu sagen. Das wird sicherlich auch nochmal interessant werden. Interessant, dass es jetzt so doch so schnell gegangen ist. Amazon für 49 Euro heute noch für Prime-Kunden zu bestellen, also am Montag. Und regulär kostet 99 Euro. Wer allerdings jetzt bestellt, der muss warten, und zwar vermutlich bis oder es könnte vermutlich bis zum Januar dauern. Früher kann Amazon die Lieferung nicht garantieren, denn die Nachfrage war wohl wesentlich größer, ja, als Amazon vermutet hat, oder einfach die Stückzahlen, das vermute ich, so klein, dass sie einfach lächerlich waren. Aber Amazon Fire TV, wie gesagt, im Uncast jetzt, nachher gibt es noch mehr darüber. Die Scumbar aus Monkey Island, die könnte jetzt in der Realität zumindest als Modellsatz verfügbar sein von Lego. Ja, 10.000 Unterstützer braucht die Lego Monkey Island Scumbar, ja, um dann tatsächlich umgesetzt zu werden. Ja, das sollte eigentlich kein Hexenwerk sein. Es gibt da schon ein paar tausend Unterstützer. Ich würde mich nachher extra anmelden bei Lego, deswegen, um meine Stimme abzugeben. Leider muss man das tun. Dabei sind natürlich Guybrush Threepwood, ja, die drei Piraten, die da natürlich hier die Anweisungen an Guybrush Threepwood geben, und auch andere bekannte Charaktere. Ich weiß gar nicht, ob die Elaine da dabei ist oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich müsste doch, aber ja, genau. Elaine Marley ist auch dabei. Warum die hier also halt ganz in Pink ist, weiß ich auch nicht. Das wird noch geändert. Und. Also die ganzen Charaktere sind da drin, und die Scumbar ist ziemlich genau und schön nachgebaut. Sieht doch ganz, ganz toll aus. Und ja, den Lego-Satz, den würde ich mir sofort holen. Ja, also auf der Stelle würde ich nicht, noch nicht mal, da würde ich noch mal auf den Preis gucken. Ich sag's ganz ehrlich, hoffentlich hören die Macher das jetzt nicht. aber das würde ich ohne Nachfrage, was das kostet, würde ich das bestellen. Auf jeden Fall. Egal. Also wer es unterstützen will, ja, kann man bei Lego direkt machen. Link findet ihr dann auf der Seite hier. Im Artikel von Giga. Ich habe hier alles nochmal verlinkt, logischerweise. Die Tokyo Game Show, das wollte ich noch kurz erwähnen, ja. Interessant, findet offenbar dieses Jahr kaum mehr Beachtung im Westen. Das ist sehr, sehr verwunderlich. Der Trend hat allerdings schon letztes Jahr angefangen. Ich weiß, vor einigen Jahren war das die Tokyo Game Show die große Messe. Ja, heutzutage hört man davon gar nichts mehr oder fast nichts mehr. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schade, weil hier sehr vieles, was wir eben haben, vor allem hardwaremäßig, ist ja eigentlich ganz klar. Kommt aus Japan, ja, und deswegen die Tokyo Game Show, eigentlich sollte das die Haupt Messe sein für Konsolen wie eben Nintendo oder Sony, ja, und in Japan ist sie das auch, beziehungsweise ist sie auch so noch, ja, denn der Trend übrigens zu diesen Japano Games, ja, ist nicht nur ungebrochen, sondern ist auch noch viel stärker. Immer mehr Leute kaufen sich eine PS3 oder ein Nintendo, nur weil sie Anime- und Manga-Games haben wollen. Ja, in diesem Stil sieht man ja auch hier die Serien, die laufen. Ja, und bei uns da, die sind auch sehr, sehr erfolgreicher gewesen. Zwar bei RTL tut es gerade ein bisschen abflauen, dafür sind andere Sender ja aufgetaucht, beispielsweise Animax, ein reiner Anime-Sender, der jetzt schon viele Jahre in Deutschland sendet und auch sehr weit verbreitet ist schon. Und da kann man nämlich auch sehen, wie beliebt diese Anime-Serien sind. Und mal jetzt weg von Anime und Manga, sind halt eben viele Publisher in Japan auch angesiedelt und bringen damit eben auch viele Games raus, die interessant sind. Ich finde es schade, dass sich jetzt hier der westliche Markt so stark zurückzieht. Vielleicht ist es auch so ein bisschen Verbitterung, weil die Xbox, die New Gen Xbox One eben hier in Japan so gut wie überhaupt oder eigentlich gar keine Rolle spielt, ja. Dann will man offenbar, so könnte man jetzt mal meinen, bei uns wenigstens die westlichen Games stärker in den Mittelpunkt stellen und hier seine eigene Sache machen, ja. Und ich finde es nicht gut, weil ehrlich gesagt, bis auf wenige Ausnahmen, sind es bei mir auch hauptsächlich die japanischen Titel, die interessant sind. Und ja, auch jedes Mario-Game, Zelda-Game und so weiter, sind alles japanische Games, das ist alles japanische Software und nicht etwa aus den USA. Wobei da kommen auch eben sehr, sehr gute Games her, aber ich finde die Abschottung vom Markt, von den beiden Märkten äußerst übel und ich bin entsetzt über die nicht vorhandene Berichterstattung über die an der wichtigsten Game-Shows der Welt. Ja. Das ist schon traurig, was da los ist. Auf jeden Fall, ich habe hier auch mal ein bisschen was verlinkt hier. Die Seite Japanader, die hat einiges in Englisch da aufbereitet, trotz dem ganzen Fehlen in der normalen Presse, sage ich mal. Und da könnt ihr da mal reingucken. Für Interessierte dürfte das richtig interessant sein. Gut, ich habe ja schon angekündigt, die Sendung wird etwas kurz heute und das hat sich dann auch wohl bewahrheitet, denn wir sind jetzt schon am Ende der Sendung. Ich hoffe, dass nächste Woche mal ein bisschen mehr Themen wieder dabei sind, die auch tatsächlich interessant sind. Ist schon eine schwierige Geschichte momentan. Aber naja, ihr wisst es ja, wie das ist, so machen. Gut, wie auch immer, dann, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt oder auch mal Themenvorschläge, dann nur her damit. Unter Google Plus könnt ihr mich erreichen. Rios Wochensicht einfach oben angeben und dann findet ihr die entsprechende Seite dazu. Oder per Twitter @Rio, oder eine Mail auch rio@thenetcast.com, rio@thenetcast.com. Den GBG-Key für eine Mail und auch die ganzen Links und Informationen findet ihr dann unter der Seite wochensicht.thenetcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, ja. Thenetcasts.com mit S hinten, schon landet ihr irgendwo anders. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!